No reflection, contain, destroy. Cetre zu aus, sexy, hey, sexy, sei treu. Wir zählen nicht, wir warnen nur. Pferd, Sex, Band, 03 bis 3, flüstert neonblau. Radio Nolon, ein Fluch, ein toxischer Bauch. Gerät Arztwohn in eine Creme, die schweigt. Polymer Matrix legt sich an die Epidermis, beugt. Siliziumdioxid, Nanobrücken brechen Licht. Fern bis 7 Männer, doch ihrer bleibt ohne Bericht. Photonen, Absorber, senken die Sichtbarkeit. Subsurface, Scattering, widerlegt die Machbarkeit. Niedrige Seitenketten, Adhäsion so fein. Doch jeder Takt im Körper schreit, das darf nicht sein. 90 Sekunden, bis die Haut verschwindet. 12 bis 15, dann der Kreislauf erblindet. Unter 5% Sicht, der Preis viel zu hoch. Contain, destroy, wir sagen es noch. Wir sind die CIA und wir tanzen nicht dafür. Radio Nolon tötet leise, kalt und pur. Wir sind die CIA, kein Hit, nur Gift. Contain, destroy, kein Licht, nur Riss. Marianenstraße, Tresorraum 3, Ecken blättern wie ein Alibi. Operative Unsichtbarkeit, ein Wort aus Eis. Doch V12 fällt, Leben bricht im Kreis. Kleidung bleibt sichtbar, es sei denn nass. Praktisch null, ein taktischer Fauxpas. Formeln kollidieren, C42, Slabenstrich O2, C4N2. Doch jede Zelle fragt, wozu, wozu? Sie beitragen breiter, setzt sie Tor 4. Contain, destroy. Spektrale Masken, ER bleibt scheu. Absorption steigt, Emission unklein. Thermische Last, dein Körper in Gefahr. Systemische Toxizität, Proteinkaskade. Kardiovaskulärer Drop, die letzte Parade. Im Fern ER, am Tanzsaum so dicht. Doch Menschlichkeit rettet sie. Source VC, Chain of Custody, then complete. Observe, Tantive and Destroy, Operational Utility, Dead in German Hill. Wir sind die CIA, dort tanzen wegen dich bei Meich allem kritisch. Unsichtbar, doch sichtbar wird das Ziel. Contain.